Über Rechtsextremismus ist in jüngster Zeit wieder viel diskutiert worden, nachdem das Problem eine Zeit lang wenig thematisiert wurde. Jetzt kommt ein Film in unsere Kinos, der in einer ostdeutschen Kleinstadt spielt und junge Menschen zeigt, die auch zu so einer Zwickauer Zelle hätten werden können. Das gründlich recherchierte Sozialdrama von David Mnendt ist einer unserer Filme der Woche und Anke Lebecker hat ihn sich für uns schon angesehen. Dieser Regisseur ist ja mit diesem Film direkt von der Zeitgeschichte oder dem Zeitgeschehen, muss man ja eher sagen, überholt worden. Was ist denn das für eine Kriegerin, die diesem Film den Titel verleiht? Ja, wir lernen diese Kriegerin direkt zu Beginn des Films in Action kennen. Mit ihrer rechtsradikalen Clique geht sie durch einen Zug und dort verprügeln sie Ausländer. Also man ist mitten im Mang drin und ihre politische Gesinnung hat sie auch auf ihrem Körper eintätowieren lassen. Da sind überall große Runen, das Hakenkreuz. Man kommt auch so ein bisschen in den Alltag rein. Ihre Mutter hat einen kleinen Laden, da muss sie dann immer an der Kasse sitzen. Man ist auch schnell drin in der Öde, kann sich denken, dass es dort keine Zukunft gibt. Und die Leere dieses Lebens schlägt dann eben in einen Hass um und dieser Hass lässt sich am besten eben in dieser rechtsradikalen Clique bündeln. Was ich mich nur als Zuschauerin frage, ist, warum ich die Dynamik dieses Hasses ständig sehen muss, also die Gewaltexzesse, die dann auch schnell geschnitten sind und dann sitze ich mit den Skins im Auto und höre dann diese dröhnenden Bässe von Holocaust Reloaded. Also ich hätte mir wirklich von diesem Regisseur gewünscht, dass er mir die Dumpfheit dahinter auch filmisch durchdringen würde. So kann ich als Zuschauerin einfach auf so bequeme Distanz gehen und sehe auch so ein bisschen auf die Szene hinab, ohne richtig damit konfrontiert zu werden. Aber dass man mal so Frauen im Zentrum von dieser Neonazi-Bewegung sieht, das ist ja schon eher ungewöhnlich, ja, oder? Ja, ich finde das dann auch interessant, weil diese Kriegerin führt ja eigentlich einen Krieg gegen ihre eigene politische Gesinnung. Also mit ihrem Auto fährt sie so zwei Asylbewerbern auf einem Mofa hinterher, rammt die beiden und dann fährt sie einfach weg und dann sieht sie den Kleineren, das sind zwei Brüder, dann so alleine später ein paar Tage rumlaufen und hat auf einmal ein schlechtes Gewissen. Und hier finde ich den Film dann auch ganz interessant. Der hinterfragt jetzt gar nicht so ihre Motivation, sondern zeigt einfach, dass die junge Frau so einen inneren Krieg mit sich selbst ausficht und sich wohl auch selbst hinterfragt, was sie eigentlich bisher gemacht hat. Und sie fängt dann diesem kleinen Bruder Jungen an zu helfen. Das ist auch eine schöne Geste. Und in diesem Moment geht der Film, also die Kamera auch immer einen Schritt zurück, wird filmisch auch anders. Aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder was, was ich nicht so richtig verstehe, dass man so ganz banal erklärt bekommt, warum sie überhaupt eine Rechtsradikale war, also ungeliebtes Kind und dann in Rückblenden kriegt man dann die Geschichte mit dem Großvater mit, dass es Liebe eben auch immer nur mit nationalsozialistischer Geisteshaltung war und das ist einfach zu einfach erklärt und spricht dann eigentlich auch die junge Frau dann wieder von ihrer eigenen politischen Verantwortung frei. Also mir bleibt der Film dann letztlich zu sehr an der Oberfläche. Der zweite Film, den Sie ausgesucht haben, stammt von dem russischen Regisseur Alexander Sokurov. Der hat sich mit Goethes Faust auseinandergesetzt und hat dafür auch gleich im vergangenen Jahr in Venedig den Goldenen Löwen bekommen. Zu Recht? Zu Recht, weil das einfach ein völlig abgedrehter Film ist. Sokurov ist ja so einer der letzten Regie-Exzentriker und er macht ja immer so Filme. Das sind wirklich Zumutungen, auf die muss man sich einlassen. Und wir lernen hier Faust kennen, wie er eine Leiche seziert und die Seele sucht. Und Mephisto kommt hier in Gestalt eines Pfandleihers. Aber es ist eigentlich gar kein Mensch, sondern ein ganz merkwürdiges Wesen. Wir sehen ihn einmal im Waschhaus und er ist ganz fahl, er ist auch geschlechtslos und hat hinten nur so ein kleines Schweinsschwänzchen. Und das Interessante an dem Film ist, dass man erst erstaunt ist, aber dass das alles wie so ein großer Traum ist und dadurch so eine ganz eigene Wirklichkeit bekommt. Und dann gibt es noch eine Kamera, die immer so schräg gelagen bevorzugt. Und dadurch ist man mit einer Welt konfrontiert, die aus den Fugen geraten ist. Und dieser Mephisto hängt sich wie so eine Klette an Faust, ist so ein perfides Über-Ich. Und dann gibt es einfach zu diesem Bilderrausch noch Töne, Klänge, die einfach so miteinander verschwimmen. Also man guckt sich das einfach ganz erstaunt an und weiß erstmal dann gar nicht, was hat man da eigentlich gesehen. Also ästhetisch sehr aufregend, aber auch inhaltlich, also gerade einen neuen Blick auf den Faust. Ja, ich fand es schon ganz interessant, weil das ist ja der vierte Teil von Sokurovs Serie über Männer, die sozusagen Macht und das Böse verbinden. Er hat ja schon über Hitler und Stalin Filme gemacht und jetzt eben Faust. Und hier interessiert ihn weniger die Geisteshaltung, den Drang nach Welterkenntnis, sondern sein Faust ist eigentlich nur gierig nach Sex und Geld. Und dadurch kriegt er so eine ungeheure Gegenwärtigkeit auch. Also man hat das Gefühl, das ist vielleicht der Faust, den unsere Zeit verdient. Und auch wenn das Ganze so im Mittelalter spielt, hat man auf einmal das Gefühl, dieses dreckige Städtchen ist einfach die Fratze unserer heutigen Zivilisation. Anke Lewicke mit den Filmen der Woche. Das ist einmal Die Kriegerin von David Vnent und Faust von Alexander Sokurov. Beide sind ab morgen in unseren Kinos zu sehen.